solches Widersprechen von den Sinnen wider sich erduldet hat, dass wir nicht in eurem Gut hart werdet und auch lasset. Das große sich zu diesem Felsen naht, dem wird er bald ein Auferstehen. Doch fehlt so manches Herz so leicht daran, wenn die Verfolgungswinde wehen. Es will, es kann das zarte Fleisch nicht gern, nicht gern mit Christo leiden. Wer sich des Herrn zeugt, kommt nicht zu jenen Freuden. Ja,